Kundgabe 4298. Empfangen durch Bertha Dudde am 12. und 13.05. 1948. Verschiedene Geistesrichtungen. Wahrheit aus Gott. Ihr alle wollt in der Wahrheit stehen und vertretet doch verschiedene Geistesrichtungen. Und so müsset ihr doch zugeben, da es nur eine Wahrheit gibt, dass eine jede Geistesrichtung einer Prüfung unterzogen werden muss, inwiefern sie Anspruch auf Wahrheit machen kann. Solange sich verschiedene Richtungen gegenüberstehen, ist auch die Frage berechtigt, welche von ihnen die Wahrheit vertritt. Jede will sie für sich in Anspruch nehmen und keine die Ansicht der anderen gelten lassen. Und so muss eine ernsthafte Prüfung vorgenommen werden, und zwar muss der Ursprung dessen, was gelehrt wird, ergründet werden. Und letzten Endes wird es sich herausstellen, dass immer menschliche Ansichten ihnen zugrunde liegen, dass die Geistesrichtungen ein Wissen vertreten, das lediglich Gedankengut von Menschen war. Zwar kann auch solches der Wahrheit entsprechen, so wie es im Willen, Gott zu dienen, dem Menschen zugeführt wurde, der wahrheitsverlangend war. Es muss aber bedacht werden, dass Gott selbst die Wahrheit austeilen muss, weil er die ewige Wahrheit selbst ist. Und so muss der Ursprung jeglichen Wissens immer Gott sein und bleiben. Und es kann sonach nur eine Wahrheit geben, das heißt, alle, die von Gott sich die Wahrheit erbitten und durch den Geist Gottes belehrt werden, werden gleiches Wissen empfangen. Und deshalb darf es keine verschiedenen Lehren geben, denn das ist das Merkmal der Wahrheit aus Gott, dass sie in allem übereinstimmt mit dem von oben dem Menschen direkt zugeleiteten Wort, das nur empfangen werden kann von einem Menschen, der in der Liebe lebt und dessen Glauben an das Wirken Gottes im Menschen durch seinen Geist ihn auch veranlasst, zu horchen auf die Stimme in ihm, die gedanklich oder auch tönend vernehmbar ist. Wo also der Ursprung geistigen Wissens nachweislich die innere Stimme ist, wo ein Wissen erworben wurde ohne Zuleitung von außen, wo also ein Lehrer anerkannt werden muss, der nicht von dieser Welt ist, dort kann auch auf absolute Wahrheit geschlossen werden und eine Geistesrichtung, die sich auf ein solches Wissen gründet, kann als Rechte angesehen und vertreten werden den Mitmenschen gegenüber, wohingegen verstandesmäßig erworbenes, geistiges Wissen nicht unbedenklich angenommen werden darf oder erst geprüft werden muss, wie weit es mit der reinen Wahrheit übereinstimmt. Anzuerkennen ist zwar immer, dass alle Geistesrichtungen das Bestreben haben, Gott und somit der Wahrheit nahe zu kommen. Sie nur nicht immer den rechten Weg gehen, dass sie liebetätig sind und Gott um Erleuchtung des Geistes angehen und danach der Gedanken achten, die ihnen nun zuströmen, aus dem geistigen Reich. Dieser Weg würde sie sicher zum Ziel führen. Ihr Wissen, das sie durch eigene Gedankentätigkeit erworben zu haben glauben, wird der Wahrheit entsprechen. Denn dann sind sie von Gott selbst gelehret, der jedem die Wahrheit vermittelt, der sie ernstlich begehret. Amen.